Die berühmte Frau. Epistel eines Ehemanns an einen andern. Von Friedrich von Schiller. Beklagen soll ich dich? Mit Tränen bitterer Reue wird Hymens Band von dir verflucht? Warum? Weil deine Ungetreue in eines andern Armen sucht, was ihr die deinigen versagen? Freund, höre fremde Leiden an und lerne deine leichter tragen. Dich schmerzt, dass sich in deine Rechte ein zweiter teilt? Beneidenswerter Mann, mein Weib gehört dem ganzen menschlichen Geschlechte, vom Belt bis an der Moselstrand, bis an die Apenninenwand, bis in die Vaterstadt der Moden, wird sie in allen Buden feilgeboten, muß sie auf Diligenzen, Paketboten, von jedem Schulfuchs, jedem Hasen, kunstrichterlich sich mustern lassen, muß sie der Brille des Philisters stehn und, wie's ein schmutzger Aristarch befohlen, auf Blumen oder heißen Kohlen zum Ehrentempel oder Pranger gehn. Ein Leipziger, daß Gott ihn strafen wollte, nimmt topographisch sie wie eine Festung auf und bietet Gegenden dem Publikum zu Kauf, wovon ich billig doch allein nur sprechen sollte. Dein Weib, dank den kanonischen Gesetzen, weiß deiner Gattin Titel doch zu schätzen. Sie weiß, warum, und tut sehr wohl daran. Mich kennt man nur als Ninons Mann. Du klagst, dass im Parterre und an den Pharotischen erscheinst du, alle Zungen zischen. O Mann des Glücks, wer einmal das von sich zu rühmen hätte, mich, Herr Bruder, mich, beschert mir endlich eine Molkenkur das rare Glück, den Platz an ihrer Linken. Mich merkt kein Aug, und alle Blicke winken auf meine stolze Hälfte nur. Kaum ist der Morgen grau, so kracht die Treppe schon von blau und gelben Röcken mit Briefenballen unfrankierten Becken signiert an die berühmte Frau. Sie schläft so süß, doch darf ich sie nicht schonen. Die Zeitungen, Madame, aus Jena und Berlin. Rasch öffnet sich das Aug der holden Schläferin. Ihr erster Blick fällt auf Rezensionen. Das schöne blaue Auge, mir nicht einen Blick, durchirrt ein elendes Papier. Laut hört man in der Kinderstube weinen. Sie legt es endlich weg und frägt nach ihren Kleinen. Die Toilette wartet schon, doch halbe Blicke nur beglücken ihren Spiegel. Ein mürrisch, ungeduldig Drohn gibt der erschrockenen Zofe Flügel. Von ihrem Putztisch sind die Grazien entflohn, und an der Stelle holder Amorinen sieht man Erinnen den Lockenbau bedienen. Karossen rasseln jetzt heran, und Mietlakaien springen von den Tritten, dem düftenden Abbé, dem Reichsbaron, dem Briten, der nur nichts deutsches Wesen kann, Großing und Kompanie, dem Z-Sternchen Wundermann, Gehör bei der Berühmten zu erbitten. Ein Ding, das demutsvoll sich in die Ecke drückt und Ehmann heißt, wird vornehm angeblickt. Hier darf ihr, wird dein Hausfreund so viel wagen? Der dümmste Pfad, der ärmste Wicht, wie sehr er sie bewundre, sagen, und darf's vor meinem Angesicht. Ich steh dabei, und will ich artig heißen, muß ich ihn bitten, mitzuspeisen. Bei Tafel, Freund, beginnt erst meine Not, da geht es über meine Flaschen mit Weinen von Burgund, die mir der Arzt verbot, muß ich die Kehlen ihrer Lober waschen. Mein schwer verdienter Bissen Brot wird hungriger Schmarotzer Beute. O diese leidige, vermaledeite Unsterblichkeit ist meines Nierensteiners Tod. Den Wurm an alle Finger, welche drucken. Was, meinst du, sei mein Dank? Ein Achselzucken, ein Mienenspiel, ein ungeschliffenes Beklagen. Errätst du's nicht? O, ich versteh's genau, dass diesen Brillant von einer Frau ein solcher Pavian davongetragen. Der Frühling kommt, auf Wiesen und auf Feldern streut die Natur den bunten Teppich hin. Die Blumen kleiden sich in angenehmes Grün, die Lärche singt, es lebt in allen Wäldern. Ihr ist der Frühling wonneleer, die Sängerin der süßesten Gefühle, der schöne Hain, der Zeuge unserer Spiele, sagt ihrem Herzen jetzt nichts mehr. Die Nachtigallen haben nicht gelesen, die Lilien bewundern nicht. Der allgemeine Jubelruf der Wesen begeistert sie zu einem Sinngedicht. Doch nein, die Jahrszeit ist so schön zum Reisen. Wie drängend voll mag's jetzt in Pyrmont sein, auch hört man überall das Karlsbad preisen. Husch ist sie dort, in jenem bunten Rhein, wo Ordensbänder und Doktorenkragen Zelebritäten aller Art vertraulich wie in Charons Kahn gepaart zur Schau sich stellen und zu Markte tragen, wo, eingeschickt von fernen Meilen, zerrissene Tugenden von ihren Wunden heilen. Dort, Freund, o lerne dein Verhängnis preisen, dort wandelt meine Frau und lässt mir sieben Waisen. O meiner Liebe erstes Flitterjahr, wie schnell, ach, wie so schnell bist du entflogen, ein Weib, wie keines ist und keines war, mir von des Reizes Göttinnen erzogen, mit hellem Geist, mit aufgetanem Sinn und weichen, leicht beweglichen Gefühlen. So sah ich sie, die Herzenfesslerin, gleich einem Maitag mir zur Seite spielen. das süße Wort »Ich liebe dich« sprach aus dem holden Augenpaare. So führt ich sie zum Traualtare. O, wer war glücklicher als ich? Ein Blütenfeld beneidenswerter Jahre sah lachend mich aus diesem Spiegel an. Mein Himmel war mir aufgetan. Schon sah ich schöne Kinder um mich scherzen, in ihrem Kreis die schönste sie, die glücklichste von allen sie, und mein durch Seelenharmonie, durch ewig festen Bund der Herzen. Und nun erscheint, o mög ihn Gott verdammen, ein großer Mann, ein schöner Geist. Der große Mann tut eine Tat und reißt mein Kartenhaus von Himmelreich zusammen. Wen hab ich nun? Beweinenswerter Tausch! Erwacht aus diesem Wonnerausch, was ist von diesem Engel mir geblieben? Ein starker Geist in einem zarten Leib, ein Zwitter zwischen Mann und Weib, gleich ungeschickt zum Herrschen und zum Lieben, ein Kind mit eines Riesen Waffen, ein Mittelding von Weisen und von Affen. Um kümmerlich dem Stärkern nachzukriechen, dem schöneren Geschlecht entflohn, herabgestürzt von einem Thron, des Reizes heiligen Mysterien entwichen, aus Cytherias goldnem Buch gestrichen, für einer Zeitung Gnadenlohn.